Ich bin ein deutscher Herr. Ich bin ein hochdeutscher Herr. Ich bin des Deutschen mächtig. Ich habe einen deutschen Mund. Ich kann meinen deutschen Mund öffnen. Ich kann meinen deutschen Mund halten. Ich kann mit Hilfe meiner deutschen Zunge Deutschland sagen. Ich kann Dichter und Denker sagen. Ich kann meinen Mund öffnen und mit Hilfe meiner deutschen Zunge auf Hochdeutsch dummes, armes, grausames, korruptes, heiliges, vergammeltes, vergeistigtes, verfressenes, gebildetes, geteiltes, verbundenes, verinnerlichtes Deutschland sagen. Ich kann Westdeutschland sagen. Ich kann Ostdeutschland sagen. Ich kann Bundesrepublik sagen. Ich kann sogenannte DDR sagen. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann sogenannte sowjetisch besetzte Zone sagen. Ich kann sogenannte Bundesrepublik sagen. Ich kann alles durcheinander sagen. Ich kann sagen, ich sage, wie es ist. Ich kann es mir ins Gesicht sagen. Ich kann mir in aller Ruhe sagen, erkennt die DDR an. Ich kann mir in allem Zorn sagen, erkennt die DDR an. Ich kann sagen, ich kenne keine Polen. Ich kann sagen, ich kenne keine Deutschen. Ich kann in meinen vier Wänden auf einen Stuhl klettern und kann es sagen. Ich kann es gegen die Wand sagen, ich kann es gegen die Decke sagen, ich kann es zum Fenster raus sagen. Ich kann meinen Kopf in einen Kochtopf stecken und in den Kochtopf hinein sagen, erkennt die DDR an. Genau wie ich allein auf dem Felde oder in einem Gebüsch versteckt Brombeer oder Schaumgummi sagen kann, kann ich in einen Kochtopf hinein sagen, erkennt die DDR an. Ich kann es auf Hochdeutsch sagen. Ich kann es in Liedform sagen. Ich kann es in Gedichtform sagen. Ich kann es direkt sagen, ich kann es indirekt sagen. Ich kann es verschlüsselt sagen. Ich kann es künstlerisch wertvoll sagen. Ich kann es lispelnd sagen. Ich kann es offen sagen. Ich kann es idiotisch sagen. Ich kann es nebenbei sagen. Ich kann es meinem Nachbarn sagen. Der kann es seinem Nachbarn sagen. Ich kann inzwischen Initiative sagen. Ich kann durch einen Wald laufen und ganz laut Initiative sagen. Ich kann mich in die Wüste setzen und ganz schrecklich laut erkennt die DDR ansagen. Ich kann es als Gnom in der Wüste sagen. Ich kann in der Wüste Sachfragen sagen. Ihr könnt in der Wüste Sachfragen sagen. Alle Deutschen können auf Hochdeutsch Sachfragen sagen. Alle Deutschen können in der Wüste auf Hochdeutsch Sachfragen sagen. Alle Deutschen können als Gnomen in der Wüste alles durcheinander sagen, können erkennt die DDR ansagen, können sagen, was sie wollen, werden aber nicht gehört. Ich werde nicht gehört. Ihr werdet nicht gehört. Wir werden nicht gehört. Darum können wir Deutschen alles sagen.